50 languages. 6. 6. Lesen und schreiben. Lesen und schreiben. Ich lese. Ich lese. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese ein Wort. Ich lese ein Wort. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Brief. Ich lese einen Brief. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich lese. Ich lese. Du liest. Du liest. Er liest. Er liest. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe. Ich schreibe. Du schreibst. Du schreibst. Er schreibt. Er schreibt.